1. Praise den Herrn, mein Seel, den du, Herr, mein Gott, bist unbeschreiblich groß und mit Majestät so ihr Herrlichkeit bekleidet. 2. Du hast dich in Licht y in ein gewandten Spanz den Wei ten Himmel y ein schützend Zelt Dach über der Erde aus 3. Er errichtet sein Wohnung über den Wassen des Himmels, nuts die Wolken als seinen Wagen und bewegt sich auf den Flügeln des Winds. 4. Er macht die Wein zu seinen Boten und las Lodens fuhr als sein Diener agieren im seinen Willen or zu führen. 5. Er hat die Erde fest auf ihr Fundamente gegründet, so dass sie für all Ewigkeit stable bleibt und niemals ins Wanken gerät. 6. Ihr sprunglich bedecktest du die Erde mit der Erflat mit einem Kleid, wobei das Wasser sogar über den Gipfeln der Berge stand. 7. Doch auf deinen Befehl hin flohen die Wasser, und vor dem gewaltigen Geräusch deines Donners zogen sie sich voller Furcht zurück. 8. Waren die Berge emporstiegen und sich die Taler senkten, flossen die Wasser und den Ort, den du für sie bestimmt hattest. 9. Du hast ihnen ein fest Grenz gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen, damit sie die Erdoberfläche nie wieder vollständig bedecken. 10. Last Quellen in den Talen entspringen, deren Wasser beständig zwischen den Bergen dahinfließen, das Land zu bewassen. 11. Dies Quellen tranken altier des Felds, und selbst die Wildseil finden dort ausreichend Wasser, ihren Durst zu loschen. 12. Und den Ufern dieser Gewässer nissen die Vogel des Himmels und lassen ihren Gesang aus dem Dichten Lob der Zweige schallen. 13. Von seiner himmlischen Wohnung aus bewassert die Berge, so dass die Erde durch die Erdrich seines Wirkens reichlich gesättigt wird. 14. A last Graf für das wie Wachsen und Pflanzen, die dem Menschen dienen, damit dieser Nahrung aus dem Boden gewinnen kann. 15. Dazu gehören Wein, der das menschliche Haus erfreut, all, das Gesicht zum Glanzen bringt, und brot, das die Lebenskraft starkt. 16. Auch die Praktigen born des Herrn werden ausreichend versorgt, insbesondere die Zeden des Libanon, die selbst geflant hat. 17. In Irens Wagen born die Vogel Nester, und der Storch findet in den Wipfeln der Zypressen sein Geschütz behorsen. 18. Die Hohen Gebirge dienen den Steinbocken als Lebensraum, waren die zerklüfteten Felsen den Klippdachse ein sicher Zuflucht bieten. 19. Er hat den Monde scharfen am die verschiedenen Seiten festzulegen und auch die Sunfold präzise ihrem Vorge geben in Rhythmus beim Untergang. 20. Wenn du die Dunkelheit herbeifest, wird es nackt, und in diesem Schutz beginnen sich altier des Walds zu regen. 21. Die Jungen Lohen brulen nach ihrer Buten fordern auf dies Weise ihr Nahrung von Gott, ihrem Skopfer, ein. 22. Sobald Jedoch die Sun aufgeht, ziehen sie sich in ihr Versteck zurück und legen sich dort zur Ruhe nieder. 23. Dann bricht der Mensch auf, seine Taglichen arbeit nachzugehen, und widmet sich seinen aufgeben bis zum Einbruch des Abends. 24. Herr, wie zahlreich und vielfältig sind dein Werk, die du mit großer Weisheit geschaffenest, die Erde ist erfüllt von deinen Geschöpfen. 25. Da ist das weiter und ausgedehnt mehr, in dem sich unzahlig Lebusen tummeln, so will klein als auch gewaltig tier. 26. Dort ziehen die Schiff ihr Bahn und auch der Leviathan, den du erschaffenest, spielt in den Chefen der Fluten. 27. All dies Geschöpf sind von dir abhängig und warten darauf, dass du ihnen ihr Nahrung zur rechten Zeit zukommen lässt. 28. Wenn du ihnen deine Nahrung gibst, sammeln sie dies ein, offnest du deine Hand, werden sie mit guten Gaben gesättigt. 29. Verbirgst du jedoch dein Angesicht, erschrecken sie, nimmst du ihnen den Lebensatem, sterben sie und kehren wieder zum Staub der Erde zurück. 30. Sendest du deinen Geist aus, so entsteht neues Leben und auf dies Weise ernuest du beständig das Antlitz der Erde. 31. Die Herrlichkeit des Herrn soll ewig bestehen und der Herr moge sich über die Vollkommenheit seiner eigenen Werk freuen. 32. Blick die Erde an und sie beginnt zu beben, berührt die Berge, woraufhin sie in Rauch aufgehen. 33. ICH Mokti DEM Hern Mein Ganzes Leben Lang Sing Gen und Meinem Gott Loblieder Bringen, Solange ICH auf dieser Welt existier. 34. Mogen Mein Gedanken und Lieder im Gefallen, den ICH im Fein Tief Freud über das Werken des Hern. 35. Die Sunder Solen von der Oder Verschwinden und die Gottlosen nicht mehr existieren, praise den Hern, Mein Seel und lobt Gott.